nicht zu. Ganz schön tätowiert bist du. Das waren sicherlich ganz schlimme Schmerzen. Doch mit Mitleid bekommt man Frauenherzen. Sie schreitet voran, der schöne Engel. In der Kabine spürt sie meinen Schwengel. Der Riemen spritzt sie ins Gesicht. Denn Freischwimmer machen wir wohl heute nicht. Sauf mein Sperma, du Fotze!